Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Der Dichter Hermann Harry Schmitz wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Düsseldorf geboren. Er war ein eleganter Dandy, ein Mensch, der in vollen Zügen lebte und mit einer schweren Schwindsucht bestraft wurde. Hermann Harry Schmitz hat sich 1913 das Leben genommen. Sein Buch der Katastrophen erschien postum 1914. Eine der Katastrophen hat Heike Tauch im Jahr 2002 zum Hörspiel gemacht. Es handelt sich um den Kauf einer Bluse. Hören Sie Graham F. Valentine, Irm Hermann und das Duo Jürg Kienberger und Simon Gerber im Kaufhausrausch. Die Original-Berliner Blusenkundentante Dorchen, alias Gertrud Maas, starb vor 7 Jahren am 5. März 2007 im Alter von 94 Jahren. Den Blusenkauf spielte sie perfekt im stolzen Alter von 89 Jahren. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Sie hören die Bluse von Hermann Harry Schmitz in der Regie von Heike Tauch. Ich hätte Nein sagen sollen oder dass ich etwas vorhätte, als mich meine Tante Dorchen Fassbender am Eingang eines amerikanischen Riesenwarenhauses mit Beschlag belegte und mich bat, sie zu begleiten. Sie müsste sich nur eben eine Bluse kaufen, erklärte sie obenhin. Eine Bluse kaufen, das war ja schließlich eine einfache und schnell erledigte Sache, dachte ich mir und ging mit. Außerdem hatte die Tante schon häufiger Rechnungen meines Schneiders bezahlt. Das war entsprechend zu beachten. Der Scharfsinn eines Indianers gehört dazu, um sich in einem modernen Warenhaus zurechtzufinden und noch zu Lebzeiten den begehrten Gegenstand zu kaufen. Good health, God bless you. I'll be waiting for. Ich hätte sagen sollen, nein. Thank you. Also, ich sage dir, wenn, dann will ich eine richtige Bluse, eine schöne Bluse. Und die muss auch aus Seide okay. sein. Sagte, sie wisse Bescheid und drängte sich durch die Menge, die sich in den Gängen zwischen den Verkaufsständen hin und her schob. Sie trat energisch auf sie hindernde Füße und stieß langsame mit der Krücke ihres Zanella-Schirmes verstohlen in den Rücken. Da drüben bekommen wir das Gewünschte, sagte die Tante mit Bestimmtheit. Achtung, Herr Heinrich, bitte melden Sie sich im Kundendienstcenter im Erdgeschoss. Ich vertraute der Tante. Wir schoben nach drüben. Wir blieben einen Augenblick am Verkaufsstand für Emaille-Geschirr stehen. Was darf sein? Fragte verbindlich ein rotbackiges Fräulein. Wo finde ich Blusen? Oh, wo finde ich Blusen? Erkundigte sich die Tante, die scheinbar doch nicht so ganz genau Bescheid wusste. Bitte erste Etage, Aufzug, war die Antwort. Ja, wir suchen eine hübsche Bluse, aber... Bluse? Hier haben wir nur Pullover. Hinten in der Wand sind unsere Blusen. Überall welche verteilt. Ja, auf nicht irgendeine Stelle, überall ein paar. Dankeschön. Ja, bitteschön. Dann werden wir ja was finden, oder? Was meinst du? Going up. Na und? Dann gehen wir eben die 8. Etage. Nein, wir gehen die 8. Etage, ist doch gar kein Problem. Ich meine, wenn ich irgendetwas suche, was für mich passend ist, dann gehen wir in die 8. Etage. Gut. Schauen Sie nach dem Lift, gleich rechts der Lift. Ah. Nehmen Sie ich nehme keinen Lift, Junge, ich nehme keinen. Haben Sie mal die Geschichte gehört von dem jungen Mann, der eingequetscht worden ist? Haben Sie das mal gehört? Okay, die Frau, das da würden Sie davon nie mehr Lift fahren, ich sag's Ihnen. Ich gehe. Going down. Fourth floor, please. Sehr verehrte Kunden, going up. Auf unserer Sonderfläche Eingang Augsburger Straße bieten wir Ihnen going up, sir. Bettwäsche und Badematten von Markenfirmen going zu down. Stark reduzierten Preisen. Wollen Sie vielleicht die Bluse in der Taille mit einem Gürtel fassen? Mezzanine level. Die Tante zog vor, die Treppe zu benutzen aus Vorsicht. Es sei einmal ein junger Mann im Aufzug zerquetscht worden. Diese Legende geht von jedem Aufzug. Blusen bitte rechts und dann links, wies uns ein Herr in den mittleren Jahren, den man Herrn Marcuse nannte und der scheinbar eine Rolle spielte. Going down. Lesson off. Wir waren geschmeichelt und gingen in der bezeichneten Richtung. Mezzanine level going down. Stand clear of the doors, please. Doors opening, third floor. Doors closing, fourth floor, madam. Stand clear of the doors. Zentrale 1, Venora 18. Bitte mal 508, die Fleischvorbereitung. Premier Etage. Bist du denn? Ja, ich bin hier. Also, okay. Lederstoff. Ja, wie es sofort wechselt. Ja. Nein. Siehst du den Unterschied? Nö. Es ist ein Riesenunterschied. Also, attention à la porte. Dieser Stoff, für den ich mich entschieden habe, er reicht nicht für meine Bluse. Das weißt du doch noch. Reicht nicht für meine Bluse. Probier das doch mal an. Halt doch mal das Ding an. Nein, kommen Sie hin. Das ist ein anderer Stoff. Ja. Das ist ein anderes Muster. Attention. Die Qualität ist auch eine andere. On descend. Premier étage, on ferme. Nein, schrie die Tante plötzlich unwillig, als sie an dem gesuchten Stand von Blusen ankam und die Auslagen musterte. Mezzanine level. Ich will keine fertige Bluse, ich will Stoff für eine Bluse im Haus zu nähen. Da steht man sich billiger, raunte sie mir erklärend zu. Ich fand das sehr unangebracht, so eine Bluse erstmal mit großen Umständen zu nähen, wo man sie doch hier fix und fertig zum Anziehen kaufen konnte. Überhaupt bereute ich ein wenig meine Bereitwilligkeit, die Tante zu diesem Blusenkauf zu begleiten. Level 2. 2,30 ist das. Vielleicht reicht das bei Ihnen, 2,30. Nein, ich sagte 2,50, habe ich gesagt. Stand clear of the doors, please. Ja, 4,75 Arme habe ich ausgerechnet, 2,50 Meter. Erste Etage. Nach oben. Zweite Etage. Bisschen Verschnitt müssen Sie ja rechnen. Ja. Etwa 2,50 Meter, denke ich. Also wir haben ja sehr schönes Blau, wir haben ja Königsblau, Lichtblau, Taubenblau. Das ist doch mehr schwarz hier. Das täuscht mit der Beleuchtung. Vielleicht sollten Sie es am Tageslicht sehen, dann sehen Sie, dass es blau ist. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich habe, also ausgerechnet, ich brauche auf jeden Fall, was denken Sie? Also ich glaube 2,50 Meter. 2,50 Meter. Das ist ja richtig Verschnitt bei, sagen wir mal, einer 42. Dann seien Sie doch so freundlich und messen Sie mir mal. Going down, sir. Going down. Stand clear of the doors, please. Spanish eyes. Teardrops are shining in your Spanish eyes. Ah, Stoff für eine Bluse für die Dame, sagte verstehend Herr Marcuse, der uns gefolgt war. Bitte bemühen sich die Herrschaften nach der vierten Etage, dort finden Sie, was Sie wünschen. Not adios, but just goodbye. I will return, bringing my love for you I burn. Please say, that you and your Spanish eyes will wait for me. Going down. Ground floor, stand clear of the doors, please. Hier in Gold vielleicht. Gold, ja. Hier ist das ja alles nicht. Ja, Gold und Blau, nicht echt das genug. Passt ja, das ist ja alles Gold unecht. Und Blau ist gut, aber es sieht ja eigentlich aus wie ein Ohrring. Wenn man es genau nimmt, wie ein Ohrclip. Eigentlich ein Ohrclip. Ja, Wieder mühselige Treppen, trotz des Asthmas der Tante. Solche Aufzüge bleiben schon mal stecken, dann verhungern die Insassen. Das ist auch so eine Legende, die man sich von jedem Aufzug erzählt. Mezzanine Level. Stand clear of the doors, please. Going up, going up. Fourth floor. Achtung, Achtung. Wir bitten um Beachtung folgender Durchsage. Wir schließen wegen einer Betriebsstörung in wenigen Minuten unser Geschäft. Bitte folgen Sie den Weisungen des Aufsichtspersonals. Verlassen Sie bitte auf den kürzesten Wege in Ruhe unser Haus. Unser Personal führt alle notwendigen Maßnahmen durch. Wir betonen, es liegt kein Grund zur Beunruhigung vor. Stand clear of the doors, please. Wir wiederholen die Durchsage. Going down, going down. Natürlich entsprach der Stoff, den man der Tante auf der vierten Etage vorlegte, keineswegs ihren Wünschen und Absichten. Was man ihr da zeigte, war doch Wolle. Was für Dienstboten zu Weihnachten, aber nicht für eine Staatsbluse der gnädigen Frau zu gebrauchen war. Wolle hält aber doch warm, meinte ich schüchtern. Ist aber nicht schick, strafte mich die Tante. Ich will die Bluse für das Zoologische Gartenkonzert. Frau Bender soll die Platze kriegen, lachte sie hämisch. Jetzt kam es heraus, die Tante wollte eine seidene Bluse bzw. den Stoff dazu. Werter Herr Mankow-Vossendamm, guten Tag. Da müssen Sie sich nach unten bemühen. Dort rechts vom Haupteingang, etwa 40 Minuten weit, ist die Seidenabteilung, klärte man sie auf. Dort ist der Aufzug. Zentrale, ein Gespräch für dich. Leg dich. Verbinde. Sie begann von der 150 Meter hohen vierten Etage-Treppe den mühevollen Abstieg. Das Seil konnte reißen und der Abzug herunterrasen und zerschmettern. Das war auch so eine Legende, die die Tante bewog, das gefährliche Vehikel nicht zu benutzen. Walking down the street, his eyes look out at me from people that I meet. I can't believe it's true, but when I'm blue, there's something makes me sad about that boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl in the flurry of her first affair. If I should employ finally destroy this love that pains me and enchains me, but I can't because I'm mad about the boy. Ich sagte leise das kleine Einmaleins auf und rechnete aus dem Wachsen meines Bartes, wie lange wir uns bereits hier in dem Warenhaus befanden. Durch das Treppensteigen bekam ich ein müdes Gefühl in den Kniekehlen, wie wenn ich dreimal hintereinander das Matterhorn bestiegen hätte. Tante Dorchen war von der stillen Resignation eines Menschen, der weiß, was er will. Ich war so zerstreut, dass ich die blondlockige Verkäuferin der Parfümerieabteilung, wo ich immer meine Seife kaufte, in Gedanken auf das Ohrläppchen küsste. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl in the flurry, worry, hurry of a first affair. Also ich war mal bei einer Farbberatung, die haben gesagt, ich wäre ein Frühlingstyp. Finally destroy This love that pains me and enchains me, but I can't be. Wolle ist doch nicht schick, weißt du? Wolle ist einfach wärmt, aber Wolle ist nicht schick. Mad about the boy. I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit that sleepless nights I've had about the boy. Sehr verehrte Kunden, auf unserer Sonderfläche, walking down the street, his eyes look out at me from people that I meet. I can't believe it's true. Seide dort, dort, Blusenseide, zeigte ein anderer Herr Marcuse, der Kohn genannt wurde, auf eine lange Reihe Theken, hinter welchen himmelhohe Regale standen wie in einer Bibliothek. Die Fächer waren angefüllt mit Stößen von flachen Paketen. Zwischen den Regalen und den Theken waren Fräulein in Schwarz, nette und weniger nette, mit Scheren und Bändern um den Hals und an der Seite einen baumelnden Abreißblock, eingesperrt. Manche aßen verstohlen an einem Butterbrotpaket. Das durfte Herr Kohn nicht sehen. Aus dem Gesicht der Tante entnahm ich, dass wir nun endlich am Ziel angekommen waren. Meine Lethargie wich ein wenig. Es war aber noch nicht aller Tage Abend. I'm going down, down, down, down, down, cause I'm mad about the mad about the boy. I'm going first floor, the mezzanine level, ground floor, right down to the basement, cause I'm mad about that boy. Mad lower, lower, lower, lower, I'm going right down, because I'm mad about that, mad about that, mad about that, mad about that boy, boy, boy, boy. Ja, nicht mal schlecht, ne? Ja, nicht mal schlecht. Also hart, kratzt. Wird sicher, da gehört bestimmt alle dazu. War Rock oder soll er bloß eine Bluse sein? Ist zu weit ausgeschlossen, ist zu weit ausgeschlossen. Nee, war nicht. Das ist ja wirklich mühsam hier, diese Abteilung. Das ist mühsam. Ja, ich suche eine Bluse. Ja, wissen Sie, ich gucke jetzt schon durch so viele Abteilungen und ich suche eine Bluse, ja. Anita, Banana, Banana, Anita, ihr Kleid aus Bananen. Anita, Banana, Banana, Anita, ihr Kleid aus Bananas. Sobald die Tante kurz den Wunsch nach Blusenseide geäußert hatte, kletterten husch, husch, entzückende Lackfüßchen auf gelben Leitern an den Bibliothekregalen empor. Oft blieb der Rock an einer Sprosse hängen, welches Malörchen, ein graziöses Beinchen, mir entgegenkommend dekolletierte. Die Tante holte ihre Brille hervor, die sie aus einem Lederetui hervorzog. Anita, Banana, Banana, Nanita, ihr Kleid aus Bananen lässt nicht viel sehen, aber rannen. Bananas. Das Etui machte beim Abziehen des Deckels pff. Die Tante setzte ihre Brille auf, nicht der Beinchen wegen, sondern um den Stoff zu prüfen. Ich putzte meine Kneifer. Ich musste doch der Tante behilflich sein. Woke up this morning, I was in the pink, riding that old streetcar to the skating rink. When I met that fat old red hot mama, Tantechen missing link. Blusen, Blusen finden wir bei ihm nicht. Blusen, nur Blusen. Alles sehr warme Sachen. I says like cooler than the hell's a bop, and that's not. Ne, was für junge Leute. Oder ach, aus Leinen, aber ich denke mal, das mögen sie nicht, ne? Würde schon hübscher aussehen, ne? Aber auch nicht. Dann hat sie seine Vorstellung. Sommerliche Blusen, Andrea, kommen noch, ne? Also ich habe in der Order im März. Im März. Sehen Sie, bei uns fängt es erst im März an. Ja, dann. Mode der Bluse einfach erstmal weg. Ja? Die Blusen sind einfach raus. Sind mehr Stricksachen, Leinen. Ach so, ist ganz anders. Kleider, aber Blusen ist ein ganz schwieriges Thema. Ja? Ist wahr? Ja. Ich dachte eher, mit Kleider ist das Problem. Blusen leichter. Stöße von flachen Paketen warfen die Fräulein in Schwarz klatschend auf die Theke und entrollten sie zu Streifen Seide in allen möglichen Farben. Dabei priesen sie in überschwänglicher Weise die Ware. Prima, prima, latest fashion, das Beste auf dem Markt. Englisch, fabelhafte Verarbeitung. Frau Bankier, Safe, sprich Safe. Nahm 10 Meter für eine Robe, doppelte Breite mit Selfkante. Gut zu verarbeiten und haltbar. Sie glauben es nicht, gnädige Frau. Je mehr Altbäume hast, desto weniger hier für einen. Das ist schwieriger für uns, willst du nicht? Ist der Herr Lindemann zufällig schon bei euch unten? Nee, nicht, der soll wohl... Nee, da ist er nicht. Wenn er runterkommt, der soll sich mal bitte auf 9 melden. Jut, danke, tschüss. Immer neue Pakete wurden aufgerollt. Ein Meer von Farben ergoss sich über die Theke. Die Tante war in fieberhafter Tätigkeit. Ihr sonst bleiches Gesicht war hektisch gerötet. Die Warze an der Nase war zu einem Apfel angeschwollen. Mit zitternden Händen wühlte sie in der Seide, prüfte den Stoff und die Farbe, bat das Fräulein in Schwarz, mit dem betreffenden Stück auf die Straße zu gehen, um die Farben bei Tageslicht beurteilen zu können. Ach, endlich, ja, hier. Das ist ja schon mal gut. Jetzt brauchen wir nur einen Verkäufer. Wo sind denn hier Verkäufer? Also ich muss schon sagen, das sind Kaufhäuser. Lass uns doch in die Stoffabteilung gehen. Wir finden hier nicht das Richtige. Ja, also wenn das so weitergeht, sehe ich wirklich schwarz. Dann müssen wir wirklich in die Stoffabteilung. Ja, aber das ist doch nicht meine Größe. Ich bin ja nicht Größe 48. Nein. Wir suchen so lange, bis wir wieder nach Hause gehen. Und dann haben wir doch nichts gefunden, verschieben wir das nächste Mal. Und hier hat man gerade gedacht. Etwa 1200 Mal lief sie, begleitet von einer Verkäuferin, die immer durch eine neue ersetzt werden musste, da sie haufenweise vor Ermattung zusammenbrachen, die Strecke von der Seidenabteilung bis zum Ausgang. Ich rannte im Anfang getreu als Sachverständiger für Farben mit, verlor dann aber die Lust zu rennen, nahm mir ein Auto und fuhr neben der Tante hin und her. Die Tante konnte nicht schlüssig werden. Hin und her raste sie den armen Verkäuferinnen zum Verderben. Die Haarnadeln der Tante wurden weißglühend, alle Farben der Welt zogen vorbei. Nur kein Blau, was die Tante von vornherein nicht wünschte. Nun fiel ihr ein, dass es ein bestimmtes Blau gebe, das ihr sehr gut zu Gesicht stehe. Ob man nicht dieses Blau hat? Jetzt hör doch mal auf mit diesem blöden 425, bitte. 471. Ich verbinde. Einige der Verkäuferinnen, die aus den Strapazen der Rennerei ihr schwaches Leben gerettet hatten, schleppten sich an die Regale und erklärten mit müden Stimmen, blaue Stoffe seien auf der 10. Etage. Die Herrschaften möchten sich hinauf bemühen. Ich habe mit dem Nordpolfahrer Cook den Mount McKinley in Lackschuhen bestiegen. Jetzt schauderte mir vor der 10. Etage. Die Tante war nicht zu bewegen, den Lift zu benutzen. Sie machte sich trotz ihrer geschwollenen Ballen an den Treppenaufstieg zur 10. Etage. Ja, zeig sie doch mal. Rollen Sie mal aus unten. Ich drückte mich in den Aufzug und war schnell und mühelos bald oben. Hart, so steil. Die Farben sind ja auch nicht gerade. Mein Chat, also ehrlich gesagt, ich habe mir was Einfarbiges vorgestellt. Ach nee, nee, nee. Üni. Ja, Üni. Vielleicht auf der anderen Seite hier. Ja. 381 bitte zu 502. Drei Wochen später kam die Tante an, die alte eiserne Energie, Stoff für eine Bluse zu kaufen in den Zügen. Sie erinnerte an Bismarck, wenn er etwas durchsetzen wollte. Und ab jetzt geht's. Pfadfinder wiesen uns den Weg zum blauen Stoff. Der Stand befand sich 21 Kilometer von der Treppe und dem Lift. Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, vierter Stock. Sechster Stock, siebter Stock, achter Stock. Häkchen für hinten muss ich. Achter Stock, gedröhnt. Ja, dieses Kaufhaus war von enormen Dimensionen. Es stellte mit seiner bebauten Fläche Elsass-Lothringen in den Schatten. Es gab etwa 10 verschiedene Blau. Natürlich mussten diese Stücke auch wieder dem Tageslicht ausgesetzt werden. Das hätte Monate gedauert, wenn die Tante die 10 Treppen hin und her gestiegen wäre. Sie wurde chloroformiert und mit dem Aufzug befördert. Zum 5. Stock. Der Star, den rufe ich mir. Kleiner Blick bitte. 235, ja bitte. Aber ich wollte doch keinen Pullover. Das ist ja wieder Pullover. Zu viel der Sachen, da. Runter. Wer teilt mal so was? Guten Tag. Moment, bitte. Bluse nehmen. Ja, das ja. Ah, ja. Sie auch ja, ich brauche nicht eins. Ich weiß, 24. Etage. Endlich. Es war eine Erlösung, etwa wie der Friedensschluss zu Münster nach dem 30-jährigen Krieg um 1648. Endlich fand die Tante das Blau, das ihr so gut zu Gesicht stand. Sie brauchte 2,50 Meter. Eilfertig nahm ein Fräulein in Schwarz einen Zollstock, um dieses Quantum abzumessen. Natürlich war das vorhandene Stück, vom Fachmann Coupon genannt, etwa 80 Zentimeter zu kurz. Die Tante stach dem Fräulein eine lange Hutnadel in das linke blaue Auge. Aber es schadete nichts, denn das Auge war aus Glas. Gott sei Dank. Ich kniete, als das endlich gefundene Stück von der blauen Seide, deren Blau die Tante so gut kleidete, zu kurz war, nieder und bat den Himmel und alle Götter, sie möchten doch die fehlenden 80 Zentimeter blauer Seide beschaffen. Nehmen Sie grün anstatt blau. Grün ist der Frühling und die Au, sagte eine belegte Stimme von oben, ziemlich gereimt. Die Tante war, weil es wie eine Offenbarung war, mit grün nunmehr einverstanden. Man stieg hinab in das Unterhaus, wo die bunten Seiden waren. Nach einem dreiwöchigen Suchen und Prüfen entschloss sie sich für Spinatgröße. 20 Verkäuferinnen lagen tot am Boden. 4 Ressortchefs waren völlig pathologisch geworden. Ein Elektrotechniker fraß Glühbirnen. Die Tante forderte noch rote Seide als Besatz. Tableau. Ich legte mich auf den Boden und biss in die Blasen, die sich im Linoleum des Bodenbelags gebildet hatten. Die Verkäuferinnen flüchteten mit Grauen vor dem Wunsche der Tante. Ich machte mein Testament. Man probierte. Das Rot passte nicht auf das Grün. Hier war eine Sonnenbrille. Ein Blau, ja. Für eine Bluse. Für eine, gar nicht schlecht. Paula Marta. Das ist doch Pseudo. Bitte zu seinem Fahrzeug kommen. 10 Browning-Schüsse. 2 Verkäuferinnen tot. 4 Jahre später fand man ein passendes Stück roter Seide. Die Verkäuferin, die das Stück fand, war eine Waise. Die Tante schenkte ihr aufgeweichtes Lakritz aus der warmen Tasche. Meine Augen hingen sehnsüchtig an den Lippen der Tante. Der Blusenkauf war beendet, musste sein Ende gefunden haben. Ob sie die gleichen, aber ohne das Schwarz. Ich tor, ich war ein alter Mann geworden und ein langer Bart hing mir über die Brust. Die Fräulein, die die durch die Tante heraufbeschworene Katastrophe überlebt hatten, waren teilweise Urgroßmutter, andere Großmutter. Ja, nicht. Das sind Knöpfe. Ah, ja. Die sind halt doch drauf. Drauf, durch den Knopf hindurchscheinen. Sehr leicht dann auch im Blick, nicht wahr? Alles ist gut, ist ja ulkig. Der Schlag soll mich treffen. Die Tante öffnete ihr karätiges Gebiss und stieß das eine kurze, knallende Wort wie einen Flintenschuss hervor. Knöpfe! Knöpfe! Der Schlag traf mich nicht. Ich war verblödet und erwartete nichts anderes. Was sind denn die Stoffe? Mein Bart wuchs mir in die Stiefel. Knöpfe waren auf der 8. Etage. Strick dir doch das Ding. Nach 2 Wochen krochen 400 Angestellte des amerikanischen Warenhauses auf dem Boden der 8. Etage wie Ameisen, auch unter die Schränke, um die wie Konfetti auf der ganzen Etage fußhoch durch das hysterische Herumwerfen der Kartons und durch das Platzen der Böden auf die Erde gefallenen Knöpfe aufzulesen. Die Tante trieb Nägel durch die Ösen bestimmter Knöpfe und nagelte sie auf die stramme Uniformbrust eines Liftboys fest. So konnte sie sehen, wie die Knöpfe wirkten. Einsteigen. Ich war so alt geworden, dass ich von einer Joghurtfabrik als Reklamepreis zu Propagandazwecken fotografiert wurde. Die Tante konnte den gewählten Knopf nicht nehmen. Es fehlten 4 am Dutzend. Sie spuckte ihr Gebiss aus. Der Boy fand einen mühelosen Tod. Die Liftführer, 10 an der Zahl, verloren den Verstand und ließen sinnlos die Aufzüge auf- und niederrasen, dass die Splitter flogen. Mechanische Spielzeuge zogen sich selbst auf und liefen verhetzt herum. Angestellte kletterten verzweifelt auf die Regale und die Säulen. Andere fraßen in ihrer seelischen Not Portage. Bitte. Auf geht's. Haben Sie nicht dieses Blau? 2,50 Meter. Auf geht's. Auf geht's. Rote Seide, also. Auf. Spinatgrün. Da. einsteigen. Mit eingefüllt. Nein, nein, vielen Dank. Das ist ja eigentlich. Auch ein Sonderangebot. Auf geht's. Und das sind Fahrstühle und dann ist auch dahinter gleich die Treppe. Zu stark reduzierten Preisen. Seite, weiße Seite wasche ich, hänge ich auf, tropfnass und dann ist es einfach fertig. Musikabteilung, bitte. Bitte. Achtung, der. Als die Tante nun noch Schweißblätter verlangte, die gerade ausgegangen waren, weil es eisiger Winter geworden war, erhob sich ein wildes Tohuwabohu. Das elektrische Licht ging aus. Alles stürzte zu der immensen, vierteiligen Drehtür des Haupteinganges und ein wildes Rasen und Drehen, in das ich auch gerissen wurde, begann. Mit einer furchtbaren Schnelligkeit drehte sich die Tür, Ohren und Finger wurden von der Zentrifugalkraft abgerissen. Mir flogen die Rippen weg. Das war mein Tod. Das letzte Wort der Tante gellte mir in den Ohren. Häkchen, für hinten muss ich noch haben. Nehmen Sie den. Aber den wollte ich auch haben. Also dieser blaue Fußballstock. Genau. Das ist genau, wie ich mir das vorstelle. Zentrale? Matze. Das amerikanische Riesenwarenhaus ist eingefallen. Nur die rasende Drehtür mit Klumpen unzähliger Menschenleiber dreht sich noch in ihrer wilden Fahrt und unaufhörlich gleiten in gefährlicher Schnelle in ihren eisernen Führungen, die wie Türme aus dem Schutt emporragen, unzählige Aufzüge sinnlos auf und nieder. Wenn man sich schon was kauft, dann muss es einem gefallen. Also das lasse ich sein heute. Frau Bender konnte die Platze wegen der neuen Bluse von Tante Dorchen nicht kriegen. Sie ist in der Zwischenzeit an einer Bauchfellentzündung gestorben. Das war die Bluse von Hermann Harry Schmitz. Es sprachen Irm Hermann, Gertrud Maas, Hendrik Rüder, Tobias Wangermann und als Erzähler Graham F. Valentine. Technische Realisation Jean Chimchak und Thorsten Weigelt. Dankeschön. Musik Jörg Kienberger, Graham F. Valentine und Simon Gerber. Merci bien. Regieassistenz Sebastian Koh. Regie Heike Tauch. Übrigens eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Leben ist mit Risiken verbunden. Selbst ein harmloser Blusenkauf kann in chaotischsten Zusammenbrüchen enden, wie Sie eben hörten. Man darf dabei nur nicht die Nerven verlieren.